Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 509 Lethargie im Androidenland. Ha. Tja, komischer Titel, aber ja, die Anzahl der Meldungen diesen Monat, zumindest die, die interessant waren, waren unglaublich gering. Ich meine, ich könnte jetzt so 20 Meldungen vorlesen, ja, die sagen, was alles wegen dem SARS-CoV-2-Virus ausgefallen ist, ja, aber das ja bringt nicht wirklich was. Mittlerweile dürfte es klar sein, dass alles ausfällt, ja, wo Leute sind. Und ich glaube, das wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Ansonsten halten sich eben auch die Neuvorstellungen dementsprechend auch in Grenzen. Und vieles, was erwartet wurde, ist immer noch nicht eingetroffen. Beispielsweise habe ich immer noch nicht die Amazfit Zenbuds zum Verkauf hier gesehen. Wohl haben die sich auch verzögert. Offiziell gibt es zumindest mal die Amazfit T-Rex Uhr, ja, Smartwatch, aber selbst auf den großen Online-Händlern ist sie nicht verfügbar, zumindest nicht in der regulären Version mit den entsprechenden Farben. Da gibt es immer noch nur den einen Anbieter, der auch schon vorher da war, schon lange bevor die für Deutschland angekündigt waren. Offiziell müsste es jetzt die hier im Vertrieb geben, aber tja, der Vertrieb wird hier wohl noch etwas auf sich warten lassen, bis sich das wohl ein bisschen wieder normalisiert. Immerhin was Schönes habe ich die Woche per Mail bekommen, und zwar ist jetzt tatsächlich das Huawei P40 auch wieder im Mainstream-Bereich eingetroffen. Das Huawei P40 Pro 5G. Ja, das ist das ohne Google-Dienste mit den Huawei Mobile Services drauf. Gibt es bei der Telekom, ja, mit einem Magenta Mobil M-Tarif für sage und schreibe 99,95. Dazu gibt es auch noch eine Huawei Watch GT 2e und noch Huawei FreeBuds 3 gratis dazu. Ist das nicht genial? Also die P40-Modelle oder das P40 Pro 5G ist jetzt tatsächlich offiziell von der Telekom in Deutschland erhältlich, und das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich auch, dass hier das Gerät auch an den Mainstream-Kunden, deren Vertrag in einem Telekom-Laden möchte, eben zu erwerben ist und dem auch vorgelegt wird und propagiert wird. Das ist ganz gut. Das ist schön, dass man sich hier nicht jetzt vielleicht dazu durchringen lässt, bei großen Firmen jetzt dieses Gerät gar nicht ins Sortiment nehmen zu wollen. Ja. Und dann rechne ich auch wieder mit mehr Chancen. Ja. Tja, wenn jetzt die Lage halt nicht so unsicher wäre, und dabei sind wir natürlich auch bei dem Problem, was ich schon letzte Woche auch wieder gesagt habe, ne? Wenn man da jetzt nicht so drauf fixiert wäre und eben da nicht das Problem sehen würde, dann würde ich sogar hier gleich das kaufen, aber in der Lage natürlich, ja, halte ich mich zurück. Da werde ich jetzt keinen weder einen Vertrag machen noch Geld ausgeben für ein Gerät im Moment, weil, naja, weiß noch nicht, was da kommt, wie lange das Ganze dauert. Und wenn ich da diese Forderungen höre mit der Lockerung, kann ich euch nur eins sagen: wenn hier die Lockerungen zu früh durchgesetzt werden in dieser Corona-Krise, dann wird nach wenigen Wochen muss dann die Regierung wieder zurückrudern, und dann werden die Verbote noch weiter verschärft werden müssen. Und deswegen hoffe ich, dass da nicht zu früh diese Bestimmungen da jetzt gelockert werden. Ja, und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall macht sich das natürlich im Kaufverhalten auch bei mir bemerkbar. Wenn dann es hier so ein Ende abzusehen ist, dann werden natürlich die Karten wieder neu gemischt. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld dann noch vorhanden ist, ja, um solche Spielereien zu kaufen. Ne? Und vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen ruhiger geworden im Androidenland, ja, bei Android momentan. Und ich habe ja auch schon gesagt, die Firmen, die jetzt teure Geräte rausbringen werden, die haben da schlechte Karten und die werden sich noch umgucken, ja, dass die Leute vielleicht danach nicht ganz mehr so viel Geld ausgeben können und auch nicht wollen, ja, wie vorher. Und deswegen, ja, mal schauen. Also das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro, das sind die Preise zwar noch nicht hundertprozentig gesichert, ja, aber Gizmo China geht davon aus, dass das die Version, haltet euch fest, mit 12 GB und 256 GB Speicher 1020 Euro kosten würde. Die 8 GB Version mit 128 GB Speicher für 930 Euro. Und das OnePlus 8, also ohne Pro, die günstigste Version, 8 GB RAM mit 128 GB Speicher, 729, 12 GB RAM mit 256 GB Speicher, 835, ohne Pro. Also hätten wir dann ein OnePlus 8 Pro für 1020 Euro. Also, lasst mich mal so sagen, das wird möglicherweise das letzte OnePlus sein dann, wenn es zu diesem Preis auf den Markt kommt. Das ist nämlich nicht mehr die Kundschaft, die hier von Anfang an bei OnePlus angesprochen wurde. Und ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Und ich muss ganz klar sagen, das Gerät ist nicht für mich nicht so viel wert, ja, dass ich das dafür ausgeben würde. Wenn ich mir die technischen Daten angucke, ist es zwar sehr gut, das Gerät, sehr gut, ja, aber die magische Grenze ist da überschritten und die Hardcore OnePlus-User werden ziemlich enttäuscht sein. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, OnePlus lebte davon, dass sie das beste Smartphone zum besten Preis hatten. Also das war nicht nur das beste Smartphone, sondern auch eines der billigsten Smartphones. Und was ist jetzt davon geblieben? Jetzt ist ein gutes Smartphone zum sehr hohen Preis. Ja, und das gibt's natürlich jetzt schon an alle Ecken und Enden. Ja, das gibt's bei fast jeder Firma, also auch bei Samsung, ja, und so, ja. Huawei hat ja auch die Preise ein bisschen angezogen hier mit dem P40 ohne Vertrag, ja, also das P40 Pro ohne Vertrag ist natürlich, unter ferner Liefen, ne. Das sind halt diese Geschichten und da werden andere dann eben hier die, ja, diese Lücken auffüllen, beispielsweise Honor mit seinen Geräten, ja, die ja oft von den Leistungsdaten her zu vergleichbaren Huawei-Geräten, ist ja die gleiche Marke, ne, Honor, Huawei, aber Honor ist halt, sagen wir mal, so diese günstige Variante von dem Gerät und die stehen eigentlich in den Huawei-Geräten in nichts nach, kosten aber deutlich weniger, ja. So kann man das auch erwarten bei dem Honor 30 Pro, das jetzt rauskommt am 15. April, ja, soll es erscheinen. Das hat ein 6,57 Zoll OLED-Screen mit 1080x2340 Bildpunkten Auflösung, hat eine interessante Kamera, Matrix IMX 700, 50 Megapixel Kamera mit vierfach Bestückung hinten, also eine Time-of-Flight-Kamera, so wie das aussieht, zwei normale Linsen und eine, ja, ich würde mal sagen, so eine Weitwinkelkamera, ja, das ist jetzt diese etwas größeren Linsenöffnungen, die vier, die rechteckigen, ja, und ja, dieses Quad Camera Setup wird dann wieder einiges leisten, so wie man das von Honor auch gewohnt ist. Da haben wir wahrscheinlich wieder ganz weit vorne bei DxOMark, bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt Versionen mit 8 GB und mit 12 GB RAM, 128 GB und 256 GB Storage. Der Preis hier ist zwar jetzt noch nicht bekannt, aber wie gesagt, man darf erwarten, dass es deutlich günstiger wird als die Geräte von Huawei und auf jeden Fall auch günstiger als die OnePlus-Geräte mit vergleichbaren Leistungen. Und von daher ist das natürlich dann zum Beispiel ein Gerät, das hier wieder auch davon profitieren wird. Das sieht man ganz klar und deutlich. Und ich meine, es geht auch schon gar nicht mehr drum, so von wegen billig oder teuer. Und ja, wenn man halt ne, was Billiges kauft und bla bla, diese dummen Sprüche, das ist schon seit vielen, vielen Jahren in der Technikbranche eben nicht mehr zutreffend. So von wegen, ja, man kriegt das, was man kauft, ne, beziehungsweise für das, was man bezahlt, ja, wie es immer so schön heißt bei den Amerikanern. Es heißt, je mehr Kohle man dafür ausgibt, desto besser ist es auch. Ein größerer Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Ja. Meistens ist es genau umgekehrt, weil man dann eben auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis dazu rechnen muss. Ja. Ich habe das früher schon mal gesagt bei Waschmaschinen beispielsweise. Ja, ihr habt es richtig gehört, bei Waschmaschinen. Da sind auch diese Überlegungen, ja, kaufe ich mal eine Waschmaschine für 1200 Euro, ne? Die hält dann 30 Jahre. Oder kaufe ich mir eine billige für 299, ja? Die hält dann vielleicht 5 Jahre, so. Dann habe ich aber auf die Laufzeit gesehen, ja, wenn ich mir eine teure hole, auch nichts gespart. Ja? Versteht ihr? Im Gegenteil sogar noch. Weil der Wertverfall ist natürlich hoch durch Inflation und so weiter. Ne? Also wenn man sich heute irgendwas kauft für 1200 Euro, 1200 Euro, sofern es den Euro da noch gibt, ist in 30 Jahren, entspricht vielleicht ja, 3000, 4000 Euro ja, oder mehr. Und von daher hätte man eher noch einen Verlust gemacht. Aber okay, ich möchte es mal gar nicht so dramatisieren, zumal ich auch schon eine Waschmaschine gekauft habe, ne? Oder weiß von einer Waschmaschine für 299 gekauft, 15 Jahre gehalten. Wunderbar, ne? So sieht's aus. Und von daher braucht man sich da auch keine Gedanken zu machen. Also dieses ganze Hin und Her ist, ich weiß, der Rio vergleicht wieder Smartphones mit Waschmaschinen. Aber trotzdem, im Prinzip ist es eben auch so bei den Smartphones, dass hier billig nicht gleich heißt schlechter, sondern günstig heißt oder billig heißt auch unter Umständen, dass die Firmen nicht so viel abzocken damit. Ja. Und das wird aufhören, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das wird ansonsten Marken kosten. Ja, definitiv. Und das finde ich auch richtig so, weil ich lasse mich nicht an der Nase herumführen, ja, und die Technik, die technische Entwicklung ist nur so interessant, wie sie sich die Leute leisten können, ganz einfach. Und bei solchen Preisen für ein Smartphone, ich sag mal, das ist unanständig. Ja, also das ist unanständig, ganz einfach. Das ist dekadent sowas. Ja, ich kann auch in ein New Yorker Restaurant gehen und kann man dort High Society mäßig ja eine Portion Eis bestellen mit echtem Blattgold für 300 Euro das Bällchen. Ja, kann ich machen. Aber was für ein Arsch muss man da sein? Okay, ganz einfach. Das hat auch nichts mehr mit mir zu tun, ja, ich kann es mir leisten, sondern das ist einfach so, ja, ich bin so blöd. So sieht's aus. Ne? Und deswegen geht es einfach nicht. Ne? Und hier ein Smartphone für 1000 Euro, ich habe es schon mal gesagt, das ist doch lächerlich, sowas, das ist doch verrückt, irre. Ja, und deswegen denke ich auch, wird das nicht ankommen. Also die einzigen, der einzige Weg, an solche Geräte überhaupt noch zu verkaufen, ist sowieso nur mit Vertrag. Ja, und da wird auch eben den Verbrauchern auch Grenzen gesetzt, nämlich die Verträge sind nach wie vor meistens 2 Jahre. So wird sich das Handy dann auch sonst nicht finanzieren. Ja, im Prinzip sind das Finanzierungsverträge meist mit ganz üblen Konditionen, wenn man das mal ausrechnet. Ja. Aber so ist es nun mal. Trotzdem, das ist der einzige Weg hier für die Verbraucher, an so ein Handy ranzukommen. Und da fällt es dann vielleicht nicht ganz so stark ins Gewicht, aber für Leute, die dann doch das Handy tatsächlich kaufen wollen und nicht abstottern auf Raten sozusagen, ja, oder noch schlimmer, in manchen Verträgen geht das Handy nie ins Eigentum über. Ja, es ist unfassbar, dass das überhaupt erlaubt ist, aber naja, okay. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür bei diesen Geräten mit diesen Preisen und deswegen. Ja, ich werde mich auch, wenn es soweit ist, definitiv umgucken. Ich habe auch heute schon an anderer Stelle mal einen Kommentar abgegeben und habe dann auch klipp und klar gesagt, also Leute, es ist ganz einfach. Ich habe ja schon meine Rotation von den Smartphones ein bisschen verkürzt. Ja, also als die wirklich noch mit Kampfpreisen, wie damals die Nexus-Reihe, ja, als ich mal vorgestellt habe, ne, das war das Nexus 4, war das, glaube ich, war das Nexus 4, ich meine ja, das Nexus 4, als es herauskam, eins der besten Smartphones, die man kaufen konnte, ja, und hat damals 399 Euro gekostet. Eines der besten Smartphones, die man kaufen konnte. Ja. Ähnlich wie das OnePlus, das Original damals auch, ja, so in dem Preisbereich gelegen und ihre Leistung gehabt. So ist das richtig. Ja. Also ich meine, ihr müsst es so sehen. Als damals diese Geräte rauskamen, gab es, deswegen kam es ja auch mit bei OnePlus, ja, diese Aussage der Flaggschiff-Killer. Ja, Flagship-Killer. Weil da hatten Samsung zum Beispiel ihre Flaggschiffgeräte auf dem Markt zu ungeheuerlichen Preisen damals. Ne? Ich glaube, das waren 699, 799 Euro. Da haben die Leute gesagt, boah, das ist doch irre, so viel Geld für ein Smartphone auszugeben. Verrückt. Ja, damals war das schon zu teuer. Ne? Ja, und dann kam eben OnePlus raus und hat ein total günstiges Gerät. Ich glaube, es war um die 399 Euro. Und das war besser als das ganz, ganz, ganz, ganz teure, beste Phone auf dem Markt. Ja, super. Und so sind die bekannt geworden. Und jetzt das hier. Da kommen einem die Tränen in die Augen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe deswegen ja auch, seit sich das geändert hat, seit dann auf einmal die Normalpreise schon bei 700, 699, 799 liegen, ja, und das kann man wohl durchaus so sagen, habe ich dann auch meinen Turnus geändert. Also statt jedes Jahr ein neues Smartphone, nur noch alle 2 Jahre ein neues Smartphone. Und Leute, wenn das weitergeht, wenn das so weitergeht mit den Preisen, ja, ich meine, es ist klipp und klar, dass ich mir zum Beispiel, das nächste Gerät wird wahrscheinlich ein Honor sein, weil die immer noch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber ich gucke auch schon so auf andere Marken, das Ukitel beispielsweise, ja, das ist ja schon gebongt für meinen Garmin zu ersetzen, aber ich gucke da drauf und hole mir dann lieber solche Geräte, ja, die haben nämlich auch gute Leistung, also sehr, sehr gute Leistung zu einem guten Preis. Aber wenn, versteht mich nicht falsch, wenn sich das auch bei diesen Smartphones ändern würde und auch die würden höhere Preise, immer und immer und immer höhere Preise haben, ja, ich kann auch ein Gerät 3 Jahre nutzen. Ich kann es auch 4 Jahre nutzen. Ja? Ich kann es sogar unter Umständen sogar noch länger nutzen. Ja? Das ist durchaus drin, weil ich meine, ich lasse mich nicht an der Nase herumführen. Die Firmen können jemand anders abzocken, aber nicht mich, ganz einfach. Das hat nur begrenzt was mit Geiz zu tun, das hat was mit Vernunft zu tun. Ja? Wenn man sich dann das in Relation setzt, was ein Smartphone kostet und was man dafür für das Geld noch anderes kriegt, ja, also da hört es dann auf. Ne? Also. Naja, also ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach und das ist auch emotional, das Thema. Aber ich will damit nur sagen, also die Industrie wird darunter leiden, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Und notfalls komme ich halt auch mit dem alten Smartphone aus und springt dann quasi bei der Entwicklung ab. Ja, wäre zwar super schade, ich als Technik-Fan, ja, für mich wäre das super schade, aber zum Glück ist das noch kein Thema, denn es gibt ja noch die Geräte aus China, Ukitel beispielsweise, das Julifone, ja, und auch Honor würde ich noch dazu rechnen, auch andere Geräte, Oppo beispielsweise, sind dann noch in dieser Region und da gibt es zum Glück noch Alternativen. Zwar leider keine Alternativen, sage ich mal, wo jetzt so im normalen Massenmarkt groß ankommt, außer vielleicht das Honor, ja, aber so im normalen Massenmarkt, Ugitel, die Leute wissen überhaupt gar nicht, was das ist, ja. Und dass die teilweise Geräte haben, die super genial sind und hohe Leistungsdaten haben zum Viertel von dem Preis mit den gleichen Daten, was man sonst irgendwie kriegt. Also es ist schon traurig. Nur die normalen Leute, die werden dann kein neues Smartphone holen, fertig. Ja? Und ich finde das auch richtig, die Firmen müssen das merken, entweder produzieren sie Sachen zu vernünftigen Preisen oder lassen es sein. Ja. Und ich bin kein Fan davon, eigentlich von also die Leistung nicht zu bezahlen wollen. Ja, also das heißt, man soll schon auch was dafür ausgeben, ja, aber bitte in Relation setzen und vielleicht vergleichen mit anderen Sachen. Ja, ein Smartphone ist ein Smartphone und eben kein super lebensnotwendiger Gegenstand, ja, und vielleicht hat auch diese Krise jetzt wieder bei vielen Leuten mal so eine den Blick fürs Wesentliche geschärft, ja, dass es offenbar eine Rolle Toilettenpapier eben doch wichtiger ist als Smartphone, ja, so ist das nun mal, ne? China hat die 41 Jahre andauernde Herrschaft der USA, was die Anzahl der eingereichten Patente betrifft, gestoppt, beendet. China hat jetzt die USA überholt und hat die meisten Patente angemeldet 2019. Mit Huawei übrigens an der Spitze, ja. Und das ist mal eine interessante Entwicklung. Ich habe es ja schon gesagt, ne? Man muss die USA mit den eigenen Waffen schlagen, nämlich mit Patente. Ja? Die USA hat so viele Patente angemeldet und das nutzen die jetzt als Druckmittel, Machtposition aus und erpressen damit Firmen weltweit, vor allem natürlich die chinesischen Firmen momentan. Mal sehen, wer als nächstes in Ungnade fällt, vielleicht die europäischen Pharmahersteller. aber da sieht man dann eben die Entwicklung. China hat da massiv dagegen gesteuert, jetzt so wie ich das auch erwartet habe und hat jetzt eben die meisten Patente angemeldet. Und wenn das in dieser Geschwindigkeit so weitergeht, dann werden wohl bald die Amerikaner ein Problem bekommen, weil China dann sagt, nö, ja, ihr dürft das nicht herstellen, wir haben das Patent und fertig. Tja, so ist es. Samsung und MediaTek haben übrigens sich jetzt in Position gebracht, um Huawei mit Chips zu versorgen. Ja, ihr habt das ja schon gehört, dass die USA weitere Firmen versuchen zu erpressen, unter anderem der Chiphersteller TSMC wollen dem quasi verbieten, mit Huawei Geschäfte zu machen. Ja, auch hier reagiert wieder Huawei und schaut sich um bei Samsung und MediaTek, dass die im Auftrag eben Prozessoren und Chipsätze für Huawei produzieren, beziehungsweise auch deren eigenen Chips möglicherweise nutzen, um in Huawei-Geräte zu nutzen. Was da jetzt, welche Geräte davon genau betroffen sind, das kann man noch nicht sagen. Ja, also da gibt es ja, Huawei hat sehr viele verschiedene Geräte, von Router bis Smartphones, alles Mögliche. Und natürlich sind da auch Prozessoren von anderen Geräten betroffen. Die Planungen sind ja immer sehr langwierig, von daher kann man jetzt in der nächsten Zeit nicht unbedingt erwarten, dass ein Smartphone rauskommt, das eben kein Keyring-Prozessor mehr drin hat von Huawei, aber man stellt hier schon die Weichen dafür, um eventuell abzuspringen, sodass man auch reagieren kann, falls diese wahnsinnige US-Doktrin dann tatsächlich umgesetzt wird gegen TSMC, dass dann eben auch reagiert werden kann und Huawei nicht ohne Chip-Lieferant dasteht. Also es ist hier auf jeden Fall eine Entwicklung, die im Auge behalten werden muss. Samsung und MediaTek sind beide sehr interessant. MediaTek ist, glaube ich, weiß gar nicht, wo sitzt der MediaTek? Das weiß ich gar nicht. Seht ihr mal. Da muss ich schon mal schauen. MediaTek, ich wollte eben schon sagen, die sitzen in China, aber ich bin mir gar nicht so sicher, dass die in China sitzen. Moment, gucken wir mal, wo die in Taiwan sitzen. Die, seht ihr? Das ist nämlich schon wieder eine andere Geschichte. Da können die auch unter Druck gesetzt werden, theoretisch. Aber bei Samsung wird es schon etwas schwieriger. Samsung ist zwar auch in Südkorea, also das heißt, da wird ja auch sehr stark Druck ausgeübt auf diese Firmen. Aber Samsung ist auch sehr groß. Die können sich da eventuell noch dagegen wehren. Ja. Und von daher bleibt möglicherweise da dann diese Drohungen der USA bleiben dann möglicherweise hier unfruchtbar, zumal auch Samsung ja seine eigene Produktionstechniken hat. Darum geht's ja. Man sagt, die Chips werden hergestellt mit amerikanischen Verfahren und deswegen dürfen die dann nicht verkauft werden an China. Aber Samsung könnte sagen, das sind keine amerikanischen Verfahren, die wir anwenden, sondern das sind unsere Verfahren, die wir benutzt haben. Also können wir dies auch verkaufen, an wen wir wollen. Ja. Möglicherweise ist es bei MediaTek genauso, das weiß ich aber nicht. So, also das Honor 30 habe ich ja eben schon mal erwähnt, das Honor 30, Honor 30 Pro. Ja, mit den Leistungsdaten, weil ich gerade von den Chipsätzen gesprochen habe, das Honor 30 wird 985 5G-Chip haben, relativ neu, und das 30 Pro ein 990er Kirin 5G-Chip. Die werden auf jeden Fall mit diesem Kirin-Prozessor ausgeliefert. Ja. Wollte nur noch als Nachtrag dazu das sagen. Hisense, eine Firma, die bringt jetzt ein Color E-Ink Screen Smartphone raus. So sieht's aus. Am 23. April soll es soweit sein. Das erste Color E-Ink Smartphone. Also E-Inks und Smartphones sind ja immer so eine Geschichte, wo man denkt, naja, so richtig passend tut das ja nicht. Ne? E-Inks sind sehr langsame Bildschirme, während hingegen zum Beispiel gerade bei Spielen ja sehr hohe Refresh-Raten, also Bildwiederholfrequenzen erforderlich sind. Je mehr, desto besser. Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ein E-Ink-Display machen soll, nämlich möglichst wenig aktualisiert werden, dass dann eben weniger Strom verbraucht wird. Aber möglicherweise, genaueres weiß man noch nicht, möglicherweise ist das eben auch ein Smartphone, das wieder für spezielle Anwendungsbereiche ist. Ja, also vielleicht nicht unbedingt ein Gerät, mit dem man zocken sollte, ja, sondern andere Sachen. Und da hat dann der E-Ink-Screen wieder einen riesen Vorteil. Dadurch, dass der auch farbig ist, ist das schon mal gut. E-Inks sind eigentlich so wie Papier, ja. Also das heißt, wenn ihr da drauf guckt, denkt ihr, guckt auf ein Blatt Papier. Und die verhalten sich auch teilweise so, denn ein E-Ink-Screen, der muss nicht dauernd angesprochen werden, aktualisiert werden, das heißt Strom verbrauchen, ja, und zeigt trotzdem noch ein Bild an. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn sich nichts ändert am Bild, kann man das einmal anzeigen, dann wird kein Strom mehr verbraucht, bis wieder eine Änderung kommt. Und dadurch sind natürlich unglaublich hohe Standby-Zeiten möglich mit angeschaltetem Display. Ja. Hier zum Beispiel, wenn man so einen normalen Screen jetzt sieht, diese normalen Homescreen, wo jetzt nicht viel passiert, außer vielleicht die Uhrzeit, der muss wie oft aktualisiert werden? Ja, vielleicht einmal die Minute, ja, für die Uhrzeit, ja, wenn keine Sekunden eingeschaltet sind. Und dann könnt ihr das komplette Display, so wie ihr das auch benutzt, ja, immer anlassen. Always on. Und zwar der Hauptscreen always on. Also nicht nur irgendwo so ein kleines Stückel wie bei den OLED-Screens, ja, nimmt man so einen kleinen Ausschnitt, vielleicht wo die Uhr dann draufsteht, ne? Und wird wieder Stromverbrauch gesenkt, sondern hier kann man dann den Screen immer, immer, immer anlassen, ja. Ohne dass quasi nennenswerte Mengen an Strom verbraucht werden dadurch. Also ihr seht, da gibt es schon auch jede Menge Vorteile, die eventuell bei manchen Anwendungen eben auch die Nachteile von einem E-Ink-Display dann wieder aufwiegen können. Ne? Gut, ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Gerät von der Firma Hisense, wenn es dann am 23. April herauskommt, sofern es denn am 23. April herauskommt. Wie gesagt, jetzt ist ja momentan alles mit einem Fragezeichen versehen, ja, dann bin ich da sehr gespannt, was es da kann, das Gerät. So, eins wurde jetzt noch. Ja, wie kann man eigentlich geleakt in Deutsch übersetzen? Geleakt, ausspioniert oder was weiß ich, man hat was in Erfahrung gebracht, ja, und zwar von einem 192-Megapixel-Gerät mit Snapdragon 765G. Das nächsten Monat herauskommen soll. Also ein 192 Megapixel Kamera-Handy. Ja, mit Snapdragon 765G. Am Prozessor seht ihr, dass es eigentlich nur ein Midrange-Gerät sein kann. Ja, umso erstaunlicher mit der hohen Auflösung. Über den 192-Megapixel-Sensor weiß man eigentlich nicht viel, ja, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, und das ist so ein 9 in 1 Pixel bindender Screen, Sensor, ja, dann wären das eine Auflösung von 21 Megapixel pro Foto. Tja, ich weiß nicht genau, wie das dann aussieht von der Qualität her, vor allem. Wird hier auch dann die große Frage sein, was für Linsen werden genutzt werden, was für eine Software ist da drauf, ja. Und man schätzt, dass es eventuell ein Oppo oder ein Vivo-Gerät sein wird, aber naja, schauen wir mal, was dann nächsten Monat rauskommt. Ich sehe, man klammert sich jetzt schon an die Strohhalme da, ja, damit man überhaupt noch eine Meldung hat. Weil, Leute, ich muss hier schon alles ziehen, weil ich hätte heute den Ankasten eine halbe Stunde fertig machen können. Ich habe hier nicht mehr viel Meldung. Ja, es ist wirklich alles nur noch um diesen Virus, ja, und was ausgefallen ist durch den Virus und dass Huawei jetzt Masken spendet und die Firma spendet Masken an dieses Land und hin und her, also wunderbar, aber hallo Technik. Samsung stellt alle Produktionsplätze für LCD-Panels jetzt tatsächlich ein. Also das, was ich schon kurz vorm 1. April berichtet habe, wo ich dann noch gesagt habe, Mensch, also hoffentlich ist das jetzt nicht doch noch ein April-Scherz oder so. Ja? Es ist aber offenbar kein April-Scherz gewesen. Denn in der Tat stellt Samsung komplett die Produktion von LCD-Bildschirmen ein. Und nicht nur Bildschirme, sondern überhaupt LCD-Panels. Stattdessen wird sich Samsung ausschließlich auf die OLED-Produktion konzentrieren und möchte keine weiteren Ressourcen mehr für die alte LCD-Technik hier investieren und damit eben sich voll auf die OLEDs konzentrieren. LCDs haben aber dennoch auch hier wieder in einigen Bereichen durchaus Vorteile gegenüber den OLEDs. Entsprechend wird bei Bedarf Sharp dann eben die der Zulieferer sein für LCD-Panels für Samsung. Ja? Das heißt, es wird schon noch Geräte geben von Samsung mit LCD-Panels, aber die werden nicht mehr von Samsung hergestellt, sondern von der Firma Sharp. So sieht eine Optimierung natürlich auch aussehen. Aber warum nicht, wenn man gut in etwas ist, braucht man seine Energie ja nicht unbedingt in das zu investieren, wo andere besser sind. Also von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht für Samsung, weil die Samsung OLED-Displays, die zählen auf jeden Fall zu einem der besten, die man kaufen kann für Geld. Und von damit ist das durchaus eine Entscheidung von Samsung, die man nachvollziehen kann, würde ich mal sagen. Das Huawei MediaPad M7 wurde jetzt auch geleakt, hier ist auch durchgesickert, dass das Gerät eine Punch-Hole-Kamera haben wird und entsprechend dann rundherum ein gleichmäßig breiter Bezel, der auch ziemlich dünn gehalten ist, aber nicht so, dass man das Tablet nicht mehr vernünftig halten kann. Trotzdem nicht so, dass da eine Kamera eingebaut werden muss. Also wunderbar, sieht gleichmäßig aus und ich muss sagen, so von vorne ist das, finde ich, das schönste Tablet seit langem, das ich gesehen habe. Das sieht richtig gut aus und ich hoffe, dass das tatsächlich so auf den Markt kommt. Viel andere Daten sind leider noch nicht bekannt von diesem M7. Ja? Aber ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich mehr weiß. Nur diese Punch-Hole-Kamera ist auf jeden Fall sehr, sehr gut integriert, meiner Meinung nach, und sieht schön aus. Aber wie gesagt, mehr kann ich leider noch nicht sagen. Von daher, ja, richtig gut. So. Was haben wir denn noch? Das LG Style 3 ist jetzt in Japan vorgestellt worden, ja, mit einem Snapdragon 845 Chipsatz mit 6,1 Zoll QHD Plus OLED Display. Und es gilt als Midrange-Gerät. Ja, warum ich das erwähne, ist, einmal ist es von LG, zweitens für den japanischen Markt. Das ist eins von den wenigen Geräten, die vielleicht noch interessant sind und trotzdem momentan sehr in dem japanischen Markt Fuß fassen könnten. Ja? Mit 350 oder beziehungsweise 320 Euro ist das auch recht gut vom Preis her. Die Ausstattung wird allerdings hier ganz klar schon im Low-End-Bereich angesiedelt sein. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das in Japan die richtige Antwort von LG ist. 4 GB RAM und 64 GB Storage, da fühlt man sich ja in 2000, zu 2015 zurückversetzt. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der MicroSD-Slot rausreißen kann, der bis 512 GB ausbaufähig ist, aber naja. Also, Midrange angegeben, Low-End-Gerät für mich eigentlich, aber trotzdem fand ich es erwähnenswert, weil das LG Style 3 eben auf den japanischen Markt jetzt reinkommen wird über Docomo. Das ist eine ziemlich große Telefongesellschaft. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und ich meine, LG muss ja kämpfen hier mit seinen Geräten. Vielleicht haben die da auf dem japanischen Markt etwas. Ich kann mir so vorstellen, dass das vielleicht so dieses Chatphone sein wird. Ja, so zum Chatten halt, ja, was ja in Japan sehr stark gemacht wird. Aber ich weiß ja nicht, Sony wird da sicherlich die Nase vorn haben. Geringfügig teurer und trotzdem etwas bessere Leistung. Also LG, was machst du denn? Mensch. So, dann haben wir ein ganz anderes Gerät noch, das sehr interessant aussieht. Wir kennen es ja schon von den von manchen Sony-Geräten, die so nach oben gezogen sind, also so richtig lang sind, ja. Und hier gibt es jetzt das LG Velvet, nennt sich das. Und das sieht genau so aus, im Prinzip wie die Sony. Richtig nach oben gezogen, ja. Und gibt es in einigen verschiedenen Farben. Velvet hat wohl auch den Bezug zu dem Design wiederum, ja, ist auch, das ist lustig, ja, das ist auch Velvet ThinQ, ja, gibt es da noch auf dem Aufdruck hinten, also es ist schon etwas seltsam, aber ich wollte es nur schon mal erwähnt haben, weil das so frappierend ähnlich aussieht wie das Sony, hat auch Triple-Kamera, 5G-Support und natürlich auch eine Selfie-Kamera in einem Punch-Hole-Display-System. Mehr Daten sind leider noch nicht bekannt. Da werde ich natürlich auch noch was dazu sagen, sobald die bekannt sind. Am 15. Mai soll das auf den Markt kommen. Ich gucke mal, ob ich hier schon ein paar Neuigkeiten dazu finden kann. Nee, leider noch nicht. Nee, also wie gesagt, sobald mehr technische Daten vorhanden sind, werde ich es euch natürlich auch sagen. So, und dann zu guter Letzt gibt es noch das Oppo Ace 2 5G, das ist jetzt heute gestartet worden, gelauncht worden. Und zwar hat das einen Snapdragon 865 drin und hat wahnsinnige 65 Watt Ladestärke. Ja, wenn ihr das über ein Kabel auflädt mit 65 Watt, 40 Watt immerhin über Fast Wireless Charging. Das ist schon nicht schlecht, da geht was ab. Also lang muss man das Teil nicht aufladen, bis es voll ist bei diesen Daten. Nicht übel. Das Gerät selbst wiegt 185 Gramm, ist 8,6 mm dick, hat eine kurvige Rückseite, so wie man das eigentlich so von den Standardphones jetzt gewohnt ist. Das Oppo Ace 2, 6,55 Zoll OLED-Screen, natürlich Gorilla Glass, fünfte Generation, HDR10 Plus Zertifizierung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Gerät kommt mit bis zu 12 GB LPDDR5 RAM und UFS 3.0 mit TurboWrite und Host Performance Boost. Da geht es also ab, was Schreiblesezugriffe auf dem RAM-Speicher angeht. Und auch ein Dual Mode 5G für 25 Länder. Und Wi-Fi 6 ist ebenfalls drin. Zu Wi-Fi 6 habe ich übrigens heute noch was in der Rios Wochensicht gesagt. Ganz interessant. Das ist wirklich eine lohnende Neuerung des Wi-Fi. Und eben zusammen mit dem 5G kann es eben dann Geschwindigkeiten bis zu 2950 Megabit Sekunde erreichen. Ihr habt es richtig gehört. Ist ja der Wahnsinn, ja. Irre. Also ein richtiges Powergerät wird es wieder sein. AnTuTu hat ebenfalls 608.000 Punkte, ja, bei Raumtemperatur. Aber wenn das Kühlsystem angeht, das in dem Gerät verbaut ist, dann kann es sogar 625.000 Punkte in der Benchmark, in dieser Benchmark-Applikation erreicht werden. Damit ist natürlich das Gerät schon eins von den schnellsten, die auf dem Markt sind, ganz klar. Und ja, also optisch muss ich sagen, ist das nichts Besonderes, also wirklich gar nichts Besonderes. Aber ich glaube, das spielt bei dem Teil wohl kaum eine Rolle. Da haben sich die Ingenieure wohl mehr auf die Leistungsdaten konzentriert. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich gesagt habe. Ja. Wisst ihr, Oppo, ja, Oppo Ace 2. Wenn man jetzt die Leistungsdaten vergleicht mit dem vom OnePlus 8 Pro, da muss ich sagen, ist das Oppo Ace 2 deutlich besser. Deutlich im Vorteil. Schneller, mehr Power, ja. Und da kostet die teuerste Version von dem Oppo Ace 2 statt 1020 Euro, ja, oder Dollar, 12 GB RAM, 256 GB Storage, 652 Dollar. Tut mir leid, Leute, Oppo ist die Zukunft. Ja. Oppo, Honor, das ist die Zukunft des Smartphones. Ja. Denn was nützt die Technik, wenn sie nicht erschwinglich ist, dann ist sie faktisch nicht vorhanden. Ja. Es ist einfach so ein Fakt. Ja. Wisst ihr, Google hat einen Quantencomputer. Interessiert mich keinen Furz, ob die einen Quantencomputer haben oder nicht. Ja, ich kann mir keinen leisten. Also gibt es die Technik faktisch für mich nicht. Und für die Mehrheit der Gesellschaft eben auch nicht. Niemand kann sich den momentan leisten. Also es ist vollkommen uninteressant. Vollkommen uninteressant. Und genauso ist es auch mit anderen Geräten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn sich nur 10% der Bevölkerung ein Gerät kaufen können, ein Smartphone kaufen können oder kaufen wollen für über 1000 Euro, dann ist die Technik eben ja nicht für die Mehrheit der Menschen faktisch vorhanden. Ja. Die hier ist schon für wesentlich mehr Leute vorhanden, 652 Dollar. Und die versägt das Ding, wo sich nur 10% leisten können, wie nix. Und dann muss ich ganz klar sagen, Leistungsdaten angucken, Preis angucken. Wer dann das andere nimmt mit weniger Leistungsdaten zum teuren Preis, der ist selbst schuld. Ja, ganz einfach. Mehr sage ich dann nicht dazu. Ich wollte jetzt schon wieder einen Kraftausdruck benutzen, ne? Aber nee. Ne? So, es gibt noch andere Versionen. Anfangen tut das Gerät mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher für sage und schreibe 567 Euro. Ja. Zwischendrin gibt es auch noch eine Variante, 623 Euro, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, aber da würde ich doch schon die 12 GB Speicher nehmen, weil die doch nur 30 Dollar mehr kostet. Das sollte man doch schon investieren. Tja. Übrigens noch etwas, das 12 GB Modell hat noch einen Vorteil, das hat nämlich LPDDR5 RAM drin, während die anderen LPDDR4X RAM haben, und deswegen würde ich auf jeden Fall, wenn ihr die Top-Leistung erreichen wollt, auf das 12 GB Modell gehen. Wow, nicht schlecht. Also da ist mir es dann ehrlich gesagt auch egal, dass es so 0815 aussieht. Interessiert mich nicht. Das ist die Power, die ich in der Hosentasche haben möchte. Genau, so sieht's aus. Gut, dann war es das jetzt erstmal für die Themen. Tja, Leute, so schnell geht das. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier sind. Okay. Zeit gut rumbekommen, trotzdem wenigen Themen. Jetzt gucke ich mal, was in der Community war. Auch da war nicht so viel los, komischerweise. Hab gedacht, nachdem wir jetzt alle in der Corona-Quarantäne oder was weiß ich, wie man das jetzt nennt, ja, seid daheim, verdammt daheim zu sein, ja. Aber hier ging es nochmal um den Videochat. Also da gab es einige Nachrichten, deswegen Jitsi, das hatte ich ja letzte Woche vorgestellt. Und ich habe kurz danach, habe ich es eigentlich schon ein bisschen bereut, dass ich das App der Woche gemacht habe, weil es dann doch etwas, zu kompliziert war, wenn man wirklich jemanden anchatten wollte mit einem, also wo kein Jitsi-App installiert hat. Ja, das wäre eigentlich möglich. Das ist eines der Vorteile von Jitsi. Also wenn man jetzt hier über Desktop jemand anderen einlädt, dann muss der nichts installieren, sondern kann es einfach im Browser benutzen. Wunderbar. Wenn man das aber auf dem Smartphone anruft, ja, oder aufruft diesen Link, dann wird man eben wieder aufgefordert, eine App herunterzuladen. Da sind wir doch genau bei dem Problem, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ja, aber es bringt doch nichts. Dann kann ich doch auch die App nehmen, die bereits installiert ist. Ja, also ist doch klar. Und da ist der ganze Vorteil eben wieder dahin. Schade eigentlich, ja. Ich finde die Idee von Jitsi, was ja auf, wenn ich das richtig verstehe, auf WebRTC beruht, finde ich sehr, sehr genial. Aber hier müsste doch noch etwas gemacht werden, dass auch auf dem Smartphone eben nicht primär die Leute dazu aufgefordert werden, die App herunterzuladen, sondern dass einfach im Browser dieser Videochat startet und fertig. Das wäre ein riesiger Vorteil. Damit könnte man das quasi immer benutzen. Damit könnte man dann jeden anrufen, wo man weiß, okay, der hat keine solche App irgendwie drauf. Ja. Anrufen mit Videochat und los geht's. Ja. Aber so die Leute, wenn die das sehen, okay, ich soll jetzt eine App installieren. Nee. Ja. Und das ist auch, ehrlich gesagt, ist das auch ganz gut so, weil wenn man einfach leichtfertig irgendwelche Apps installiert, die man nicht kennt, dann kommt man schnell in die Teufelsküche. Von daher ist das eben so ein bisschen Skepsis sogar gar nicht schlecht. Aber das führt natürlich eben dazu, dass man eben hier auch dann nichts installiert. Und dann eben diesen Chat nicht machen kann. Tja. Entsprechend da ging es da eben noch vom Chris und vom Marcello darum, um diese Jitsi-App. Ne? Ist wie gesagt ein guter Ansatz. Man kann auch theoretisch man kann praktisch auch einen kleinen Trick anwenden. Man stellt den Browser auf Desktop und kopiert den Link dann in die Browserzeile direkt rein und startet. Und dann wird auch tatsächlich der Videochat gestartet im Browser vom Smartphone, ohne dass man eine App installiert. Also das heißt, es geht. Umso schlimmer ist es, dass es dann nicht standardmäßig so gemacht wird, ja. Und nur eben auf Wunsch dann, sofern eine App installiert ist, auch schon darauf umgeleitet wird. Okay. So, das war's dann auch schon bei der Community. Und jetzt komme ich dann zur App der Woche. Und das ist mal wieder so eine App gewesen, wo ich gedacht habe, Mensch, wieso war die noch nicht App der Woche? Das kann doch nicht sein. Und ich habe da wirklich überall rumgeguckt, ja, im Uncast geschaut und es war wirklich so, die war noch nicht App der Woche, obwohl das ja genau das ist, wo ich begeistert bin davon. Also, es ist eine App für Notizen und To-Do-Listen zu machen ist. Achtung, ich höre schon wieder, oh nein, ist schon wieder so eine App. Ja, ich weiß und ihr habt recht. Wie viele To-Do-Listen-Apps und Notes will man noch haben auf dem Smartphone? Ja. Aber der Ansatz hier ist etwas anders. Der ist nämlich für Leute, die auch auf dem PC mit Emacs und dem sogenannten Org-Mode in Emacs rumtüfteln. Da gibt es nämlich die Vorteile, also zwei Stück. Einmal diese Orgsly, ja, Orgsly nennt sich die App, orgsly.com, ja, und die App heißt Orgsly Notes und To-Do-List, also O-R-G-Z-L-I, Orgsly. Die ist nämlich direkt abgleichbar mit Emacs, mit diesem Org-Mode in Emacs. Das bedeutet, dass ihr am Desktop ganz normal in eurem Emacs eure ganzen Notes, also ganzen Notizen und To-Do-Listen verwalten könnt. Die sind übrigens sehr, sehr leistungsfähig. Org-Mode ist wirklich der Hammer. Also Organisationsmodus, Org-Mode ist da wirklich Programm, ja. Und wenn ihr euch da dran gewöhnt habt, an die Bedienung im Emacs, was zugegebenermaßen eine kleine Lernkurve, eine kleine steile Lernkurve erfordert, ja, dann habt ihr wirklich also die Organisation unter Kontrolle. Ihr könnt alles machen über dieses Org-Mode-System. Sogar Webseiten erstellen. Es gibt Systeme, wo ihr mit dem Org-Mode komplette Websites erstellen könnt. Und zwar nicht nur ein paar HTML-Seiten, sondern Websites. Und auch organisieren und verwalten könnt. Irre. Ja. So mächtig ist das Tool. Und Orgsly, das ist eine für Smartphones angepasste und natürlich etwas eingeschränkte App für den Org-Mode, ja, das aber, wie gesagt, abgeglichen werden kann über ein Verzeichnis im Smartphone, das ihr zum Beispiel synchronisiert, wenn ihr es an den Computer anschließt, über SD-Karten austauschen könnt oder eben zum Beispiel über einen Cloud-Dienst synchronisieren könnt, ja, dadurch, dass ihr auch einen ganzen Ordner anlegen könnt, wo alles reingepackt wird, könnt ihr das auch mit einem anderen Programm synchronisieren lassen. Ja? Also beispielsweise könnt ihr, wenn ihr P-Cloud-Nutzer seid, ja, habt ihr die P-Cloud-App drauf, dann könnt ihr sagen, okay, dieses Verzeichnis soll immer jede Stunde abgeglichen werden, sofern Wi-Fi aktiviert ist, ja, mit dem auf dem P-Cloud-Server. Und damit habt ihr dann quasi immer eine aktuelle Version auf der Cloud. Könnt natürlich statt einer Stunde auch eine Minute oder jede Sekunde, wenn ihr genug Strom habt, ja, in eurem Smartphone, abgleichen. Ja, und somit habt ihr dann immer die Daten aktuell. Und so könnt ihr dann auf mit eurem Computer über den Org-Mode zugreifen. Ja, auf diese Datei und könnt dann hier alles bearbeiten. Wunderbar, also von diesem Verbindungsmechanismus her ist es einfach genial. Super. Der zweite Vorteil von dem System ist, wenn ihr keinen Emacs zur Verfügung habt, ja, irgendwo, dann könnt ihr diese Dateien auch rausgeben als Text, also beziehungsweise halt falsch ausgedrückt. Diese Org-Dateien, .org-Dateien, das ist ganz normaler Text. Ganz normale ASCII-Textdateien, die ihr mit jedem Textreader und jedem Editor lesen könnt und bearbeiten könnt. Es gibt da Symbole, Abläufe und die könnt ihr auch wirklich alles bearbeiten, da braucht ihr kein Emacs dazu. Nur wenn ihr die dann im Emacs einlest, dann kommt die eben, wird die eben zum Leben erweckt und ihr habt die ganzen Organisationsfunktionen vorhanden, ja, was ihr dann halt ohne Org-Mode quasi manuell machen müsst. Der Vorteil ist dann eben, dass ihr die austauschen könnt mit jedem System. Ja? Natürlich gibt es auch noch im Emacs dann selbst Exportmöglichkeiten, eben wie gesagt zum Beispiel für HTML, ja, für RTF, für PDF, für alles Mögliche, wo ihr dann eure Diagramme zum Beispiel, eure To-Do-Listen, eure Notizen eben ausgeben könnt. Also das ist wirklich eine fantastische Geschichte, die zwar erstmal etwas kompliziert aussieht, ja, vor allem wenn ihr das im Emacs benutzt, ja, das steht euch erstmal die Haare zu Berge. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ihr den Emacs nicht gewohnt seid. Die App hingegen geht, ja, kann ja auch sein, dass ihr die App benutzen wollt ohne Emacs, weil ihr sagt, okay, ich will die nur am Smartphone haben, fertig. Ja, könnt ihr machen. Könnt angeben, das in ein Verzeichnis reinpacken und das könnt ihr backuppen, wo ihr wollt. Kein Problem. WebDAV, Cloud-Service, Directory, SD-Karte, alles Mögliche. Ja, kein Problem. Und dann habt ihr eben ein ziemlich portables Format, das auch immer wieder unterstützt wird. Und selbst ohne, dass ihr ein Programm habt, wie gesagt, als normale Textdatei ist es übersichtlich und leserlich gestaltet, sodass ihr damit keine Probleme habt. Cool. Und die App ist, wie gesagt, die ist schon etwas einfacher gemacht natürlich als die Emacs-Fassung. Und deswegen ist sie auch gut vom Smartphone aus zu bedienen. Ja. Ihr könnt Terminplanungen machen und alles Mögliche. Ich meine, für mich ist das jetzt nicht ganz so interessant. Ich habe ja mein Katz-System, ja, das ich benutze mit Papier und Bleistift. Ja, sehr effektiv. Aber ehrlich gesagt, das kommt noch dem Ganzen ziemlich nah, muss ich sagen, von der Effektivität her. Ja, da, ich weiß, ich habe mich da schon öfters selbst beweihräuchert, ja, mit meinem Katz-System, ja, das wirklich extrem effektiv ist, so effektiv, dass es für mich den Google-Kalender abgelöst hat, noch bevor Google in Ungnade gefallen ist, weil ich damit wesentlich schneller bin als mit jedem elektronischen System. Ne? Aber das hier kommt noch am nächsten hin, ran an das Katz-System, weil es eben auch mit einer simplen Struktur quasi funktioniert, so dass man das theoretisch eben mit einem stinknormalen Texteditor nachvollziehen kann und organisieren kann. Ja, Wahnsinn. Und die ganze App ist Open Source. Die gibt's kostenlos im Play Store und bei F-Droid im Store. Ich habe euch mal einfach den Link zu der Webseite orgsly.com hier verlinkt, denn da könnt ihr dann auswählen, von wo ihr die App installieren wollt, entweder vom Play Store, ganz normal, oder vom F-Droid Store, der Open Source Store, ohne Google-Dienste. Ja, sonst muss man eigentlich nichts sagen. Ne? Also, wie, ja, kostenlos, Open Source, wunderbar. Ich glaube, es gibt es da überhaupt Aufrufe für die Entwickler, den Entwickler was zu bezahlen als Dankeschön. Das steht noch nicht mal hier was drauf. Unfassbar, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo eine Donate-Adresse oder sowas, aber auf jeden Fall, so müsst ihr es nicht. Ihr kriegt die App kostenlos und ist wirklich ein Hammerteil. Und dass die noch nicht App der Woche war, verstehe ich wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht. Also die App habt ihr vielleicht 10 Minuten Einarbeitungszeit und dann habt ihr so ein sehr effektives To-Do-Listen- und Notizsystem mit allem Möglichen. Ja, ihr habt auch hier diesen Markup-Text, also mit dem, ne, was ein Sternchen steht zum Beispiel, wird fett gedruckt und so weiter. Und sieht alles ordentlich und aufgeräumt aus. Orgsly, Notes und To-Do-Lists im F-Droid-Store oder im Play-Store, wie ihr wollt. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Geht nur mit Einladung neuerdings. Es sind wenige Links hier da zum diese Woche, da habe ich überhaupt einen Link hier. Moment, ach Gott, ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Link hier. Hat sich nicht gelohnt, das zu verlinken, ne? Naja, okay. Wie auch immer, die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Client, ja, wird irgendwo in eurem Client müsste da so eine Funktion sein, wo ihr weitere Infos über die Folge bekommen könnt und dort findet ihr dann alles Weitere. Tja, damit wünsche ich euch dann auch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!